Im Alter wird man dick. Natürlich kann sich der Körper mit zunehmendem Alter sehr verändern. Doch es ist epochen- und kulturabhängig, was das Alter genau ist und was Altern beim Menschen bewirkt. Noch vor 300 Jahren lag die Lebenserwartung in unseren Breiten bei etwa einem Drittel von heute. Damals hätte man mich mit meinen gut 50 Jahren nicht mehr allein über die Straße gehen lassen. Viel zu gefährlich, der Mann ist alt. Nun höre ich Sie sagen, nein, mit 50 ist man nicht alt, wohl aber mit 80. Einverstanden. Dann schauen wir uns doch einmal die 80-Jährigen an. Sowohl Schweden als auch Japan und Andorra gehören zu den Staaten, in denen die durchschnittliche Lebenserwartung mit über 80 Jahren am höchsten und damit locker 10 Jahre höher ist als in den dicksten Staaten der Erde, USA und Deutschland. Sind alle Japaner fett, wenn sie sterben? Sind die Schweden dafür bekannt, zwar alt, aber besonders adipös zu sein? Nein, sicher nicht. Der schottische Schauspieler Sean Connery, Jahrgang 1930, gilt als einer der Männer, die mit zunehmendem Alter als immer attraktiver angesehen werden. Mit 69 Jahren wurde Connery vom amerikanischen Magazin People zum erotischsten Mann des Jahrhunderts gewählt. Rechnen Sie einmal aus, wie alt er jetzt ist. Sieht er dementsprechend aus? Connery, übrigens ein Freund guten Essens, sagte einmal: Mehr als alles andere wünsche ich mir, ein alter Mann mit einem guten Gesicht zu werden, wie Hitchcock oder Picasso. Nun, urteilen Sie selbst. Alter macht weder hässlich noch fett, sondern attraktiv, wenn man sich dabei, wie Sean Connery, wohlfühlt.